له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، wir werden إن شاء الله erstens die Hausaufgabe sammeln. Wer hat von euch im Internet die drei Hadithe und die drei Ayat auswendig gelernt? Wer hat das gemacht? وَمَنْ حَفَظَ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَ حَفَظَهَا. اثنين الأخرانيات والأول. Das war ein, das erste Hadith, dann zwei Hadithe haben wir genommen, drei Hadithe. إِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّيَاتِ واحد. وبعدين يغزو جيش الكعبة ولا لا هجرة بعد الفتح، والآيات الثلاثة وما أمروا لن ينال الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. كم لا رفع يديكم مرة ثانية؟ واحد اثنين البقرة أربعة. لا لا ينبغي أن نحفظ الحديث شيخ، الآيات ما ما ما في طلبة علم أبوي. لا هي آل عمران أبو كوثر. تاني قل طيب تفضل. من يبدأ؟ تفضل. طيب قول الأول يلا بصوت عالي وكويس، وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب. ما سمعوا، بدهم يسمعوا. ليش قلت لك؟ طيب بعدين هو دوره يجي. عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من رواه؟ يقول بصوت عالي مسلم والبخاري. نعم صحيح، حفظ كما رواه كما حفظ البخاري مسلم. حفظ مسلم. نعم تفضل بافي نجيب. طيب خير تفضل. الثاني، الحديث الثاني، يغزو صحيح. فإذا نعم فإذا كانوا مرة واحد صحيح. ثالث تفضل. ثالث طيب، بس ليش رفعت ايدك؟ ما رفعت ايدك انت؟ نعم وانت؟ ها؟ ما كنت حاضر. تفضل ابو طه. الثالث يا ابو جاك اسال واحد. ولكن مرة نعم صحيح. تفضل أبو كوثر. ناجي حديث الأول سمعته. نعم إلى الله ورسوله، ومن كانت قلت ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم أبو كوثر. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله، أم عبد الله رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت يا رسول الله أيخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم وما ليس منهم ومن ليس منهم. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. الحديث اللي بعده من يعرفه؟ أنت اللي ديني، انت ما انت كنت لا هجرته. قول. رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرات بعد الفتح ولكن جهاد ونية. واذا استنفرتم تنفرتم. نعم عادي مالك. طيب اذا بارك الله فيكم. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. سورة البينة الآية 5. وقال تعالى في سورة الحج الآية 37 لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى في سورة آل عمران الآية 29 قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وعن عائشة أيضا قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا هجرة بعد الفتح وإذا استنفرتم ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. هذا الذي تكلمنا عليه بارك الله فيكم. Das sind die Ayat und die Hadithe, die wir in diesem Unterricht behandelt haben. Und das fängt an, بارك الله فيكم. Mit dem Ayah, das ist erstmal, dieses Buch ist die Buch von Ikhlas und Bringen von Anniya, Bringen von Absicht. Ikhlas und Bringen von Anniya in allen Taten, die äußerlich und die innerlich sind und in allen offenbaren und geheimen Taten und Äußerungen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und nichts anderes ist ihnen geboten worden, als dass sie Allah dienen müssen, mit lauterem Treu, mit lauterem Glauben oder mit Aufrichtigkeit im Glauben. Das ist die Surah 98, die Ayah 5. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَيَّنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ولكن يناله التقوى منكم. Niemals weder ihr Fleisch noch ihr Blut erreicht Allah, sondern es erreicht ihn allein die Gottesfurcht. Das ist die Surah Al-Hajj, die Surah 22, die Aya 37. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Wenn ihr das verbergt, was in eurem Innern ist, oder wenn ihr das offen kundtut, dann weiß Allah subhanahu wa ta'ala es. Das ist Ali Imran, die Aya 29. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, barakallahu fikum, sagte, Umar, radhiyallahu alayhi, hat das überliefert. Umar sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat auf Minbar gesagt, die Taten entsprechen den Absichten, und jedem Menschen gebührt, was er beabsichtigt hat. Wer also seine Auswanderung für Allah und seinen Gesandten vorgenommen hat, dann ist die Auswanderung für Allah und für seinen Gesandten. Und wer die Auswanderung unternahm für Lidunia Yusiba, das wird für etwas aus dem irdischen Leben, oder für etwas irdischen, dessen Auswanderung ist für das, was er das unternahm. Und wer ausgewandert ist, oder wer die Auswanderung unternahm, wegen einer Frau zu heiraten, dessen Auswanderung war für das, deswegen er auswanderte. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Und das zweite Hadith, barakallahu fikum, das war von Aisha, die Mutter von Gläubigen, Abdullah. Sie sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Armee wird Al-Kaaba angreifen, wird in Richtung Al-Kaaba marschieren, bis sie in einer Wüste von der Erde sind, wird die Erde mit ihnen eingesunken. Dann und mit ihnen, die Anfang sind und die am Ende sind. Aisha sagte, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gefragt, O Gesandter Allah, wie wird die Erde mit den ersten und den letzten von ihnen einsinken, und es gibt unter ihnen ihre Märkte und Leute, die nicht von ihnen sind. Der hat gesagt, die Erde wird mit ihren ersten und letzten einsenken, und dann werden sie nach ihren Absichten wieder auferweckt. Und Aisha radhiyallahu anha überlieferte auch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, keine Auswanderung nach der Befreiung, das wird von Mekka, aber Dschihad anstrengen, wa niyya, und gute Absicht. Und wenn euch zum Anstrengen gerufen wird, dann sollt ihr das tun. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Das wird nach der Hijra nach der Befreiung von Mekka, gibt es keine Auswanderung von Mekka mehr, weil Mekka ein Land des Islam geworden ist. La, hada kullu. Min Mekka ma'at fi Hijra, khalas. لا يهاجر من مكة لا لا لا خلص بعد فتح مكة لا يهاجر منها يعني ما عاد في واحد يقول أنا أترك مكة وهاجر خلص مكة هنا بعد الفتح لأنه قبل ما كانت مفتوحة كانت لم تكن أرض فتح لا لا لا ليس القصد إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجر لا يحب أن يرجع إلى الأرض التي هاجر منها ولا يحب أن يموت في الأرض التي هاجر منها. طيب هذا Barakallahu fikum. Bennisbe til il hadith. Das waren sozusagen eine kurze Wiederholung für die Hadithe, die wir schon gelernt haben. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Und jetzt machen wir weiter. Inshallah. Mit dem nächsten Hadith. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Yani an Jabir. An Jabir. Ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma qal كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري كذلك عن أنس رواه البخاري عن أنس قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر إذا روايتان بنفس المعنى الغزاة بمعنى غزوة والغزوة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو قيل أنه ما كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الغزوة غزوة فقال جابر وأنس كذلك أنه رجعنا مع هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض أو لا أشركوكم في الأجر حبس إلا شركوكم عفوا في الأجر حبسهم المرض وفي الرواية الأخرى إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر العذر هنا يفهم منه المرض أو غير شيء آخر يعني معذورين في كونهم ما استطاعوا أن يكونوا معنا معنى هذا الحديث بارك الله فيكم أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه حبسه حابس عن هذا العمل فإنه يكتب له الأجر فهنا الأجر يفهم منه إما أجر النية انتبهوا إما أجر النية وإما أجر العمل والنية. يعني يا أما النية فقط يا أما الاثنين، كأنه عمله. وهنا في التفصيل، إذا كان يعمله في حال عدم العذر وتعذر العمل بسبب العذر، فإنه يكتب له الأجر كاملا. أما إذا كان ما يقوم بهذا العمل ونوى أن يقوم به وحبسه حابس، فينال أجر النية على ذلك. فهمت الفرق؟ إنسان يعمل عمل دائما، مثلا إنسان يصلي صلاة الوتر دائما، أو يصلي سنة الظهر 4 ركعات قبل الظهر، 2 ركعات بعد الظهر، يفعل دائما. فمرة هو قادم ليصلي ما استطاع، حبسه حابس، إما تأخر أو كذا، ذهب عليه الوقت، انتقض الوضوء، وهو في نيته أنه يصلي ذلك، فحبسه حابس، كان عنده عذر، فيكتب له الأجر كاملا كأنه صلاها على الرغم ما صلاها. أما إنسان ما يصلي دائما سنة الظهر، فنوى أن يصلي سنة الظهر، قال والله اليوم خلونا نبدأ نصلي الحمد لله رب العالمين، وحبسه حابس ما استطاع، فهذا إن شاء الله يكتب له الله سبحانه وتعالى نية أجر النية. ليش؟ لأنه هو غير متعود على هذا الفعل، وهذا الفرق بينهما. إذن في هناك أجر للنية لوحدها وأجر للعمل بكامله. فقد الإنسان قد يؤجر على النية فقط، وقد يأثم على النية فقط، وقد يؤجر على العمل أو يأثم عن هذا العمل. ممكن نية تكون جيدة ولكن يعمل عمل سيء، وبشروط معينة قد يؤجر. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انتبه، إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إنسان كان يصوم الاثنين والخميس دائما، فمرض وعليه أن يأخذ حبوب أو دواء، ما يستطيع يصوم، وهو في نيته لو ما كان مريضا لكان صام وهو معتاد على الصيام، فهذا يكتب له الله الأجر كأنه صام على الرغم من أنه يأكل، وأجر العمل كاملا. هذا لا يعني أنه صام، إنما أخذ الأجر. المسألة الثانية، إنسان كان دائما يصوم ولكن لأنه سافر، وليس من البر الصيام في السفر، فذلك لأنه مسافر ما صام، يكتب له الله سبحانه وتعالى الأجر. أو إنسان كان يصلي السنن، سنن الصلوات، فلأنه سافر ما صلى السنة، فيكتب له الأجر كاملا. إذن إذا كان من عادته أن يقوم بالفعل يكتب له الأجر كاملا، ليس من عادته ومنعه مانع، فإنه بارك الله فيكم يكتب له أجر النية فقط دون أجر العمل. فقراء الصحابة رضوان الله عليهم معروف الحديث، سبقنا، أهل الدثور بالأجور، أو ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل المال أخذوا كل الأجر. فأول شيء نترجم الذي قلناه، وثم إن شاء الله نتابع. عن أبي عبد الله فن فاتة فن عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري، فن جابر رضوان الله عليه. Er sagte, wir waren einmal mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf einem Kriegszug. Da sagte er, es gibt in Medina einige. Es gibt in Medina einige Leute, sie sind mit euch. Sie sind bei euch, wohin ihr auch immer marschiert und welches Tal ihr auch immer durchschreitet. Sie wurden durch Krankheit verhindert. In einer anderen Überlieferung, sie teilen mit euch die Belohnung. Bei Al-Bukhari von Anas, barakallahu fikum. Er sagte, wir kehrten mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von der Schlacht bei Tabuk zurück. Dann sagte er, gewiss sind in Medina einige Leute geblieben, die bei gewiss sind in Medina einige Leute, die dort geblieben sind. Wohin wir auch gehen, oder wir ein Gebirge überqueren oder einen Fluss überschreiten, sind sie bei uns. Nur ein Grund hat sie verhindert, oder sie sind entschuldigt. Was ist die Bedeutung von diesen Hadithen? Das ist das Gleiche eigentlich. Das ist das gleiche Hadith. Was bedeutet dieses Hadith? Es gibt Leute in Medina. Es gibt Leute in Medina. Die bei euch sind. Was bedeutet bei euch sind? Das bedeutet, sie teilen den Lohn mit euch und die Belohnung. Warum? Weil sie auch das machen wollten, was ihr tut, aber sie könnten das nicht schaffen, weil sie entschuldigt waren. Entweder krank waren sie oder waren sie mit triftigen Gründen verhindert, das zu tun, was ihr tut. Das heißt, dieses Hadith allgemein bedeutet, wenn jemand etwas Gutes beabsichtigt, aber man kann das nicht praktizieren, man kann das nicht verwirklichen, weil man verhindert wird durch einen triftigen Grund, dann bekommt man auch den Lohn. Und hier müssen wir bitte unterscheiden zwischen Lohn für die Niyya und Lohn für die Tat, die ganze Handlung. Bitte unterscheiden zwischen Lohn für die Niyya, die Absicht, oder Belohnung bezüglich Absicht, und Belohnung wegen gesamten Tat. Und hier haben wir zwei Arten. Warum sagen wir Belohnung wegen Nie und Belohnung wegen gesamten Tat? Wenn jemand eine Tat immer begangen hat, der hat das immer getan. Und da wurde man verhindert, diese Handlung, diese Tat zu begehen, aus einem triftigen Grund. Dann wird man den Lohn bekommen, als ob man diese Tat begangen hat. Das ist den Lohn für die ganze Tat. Beispiel, eine Person fastet Montag und Donnerstag immer. Aber diese Person wird krank. Und durch diese Krankheit kann er nicht mehr fasten. Aber der hat immer gefastet und der will fasten eigentlich. Der beabsichtigt das. Aber weil er verhindert ist, konnte er das nicht machen. Allah schreibt ihm, Allah gibt ihm den vollen Lohn, als ob er den Tag gefastet hat. Schaut mal, wie gerecht Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das bedeutet hier, weil diese Person immer das gemacht hat, bekommt man. Die andere Person sagt, inshallah, werde ich anfangen, Montag und Donnerstag zu fasten. Aber der macht das nicht immer. Aber hat sozusagen, ich faste für Allah diesen Donnerstag. Aber da war man auf der Reise oder da war man krank, da konnte man das nicht tun. Verhindert wurde diese Person. Dann bekommt diese Person den Lohn für die Niyya. Die Belohnung für die Niyya, nicht für die Tat, weil diese Person die Tat nicht immer macht. Und das ist die Bedeutung dieses Hadithes. Das heißt, es gibt Leute, die mit dem Propheten Muhammad s.a.w. einmarschiert haben. Und andere sind in Medina geblieben. Diese Leute, die in Medina sind, die wollten eigentlich das tun. Aber weil manche krank waren, andere mussten die Medina schützen, andere sind verantwortlich dort, deshalb konnten sie das nicht tun. Aber weil sie diese Nähe haben, oder weil sie diese Tat immer getan haben, aber sie sind verhindert worden, dann bekommen den Lohn auch diese Leute. Manche den Lohn und manche den Lohn der Absicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch, wenn ein Diener krank wird oder reist, schreibt Allah oder wird für ihn, das wird von Allah, die Taten geschrieben, als ob er sahih, das wird gesund, muqim, das heißt anwesend, ist. Das heißt, eine Person hat immer etwas getan, Gutes getan, und da wird man krank, oder da ist man krank geworden, oder da war man auf der Reise, und deshalb hat man diese gute Tat nicht mehr praktiziert, wird Allah ihm das schreiben, als ob er das praktizieren würde, trotz dass er das nicht getan hat. Und das ist die Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Zusammenhang. Deshalb bitte nochmal unterscheiden zwischen Lohn für die Niyya und Lohn für die Tat. Und wenn man verhindert ist, ist anders jetzt, als wenn man zum Beispiel jemand sagt, ja, ich werde heute beten. Und da hat man nicht gebetet. Dann wird ihm nicht den Ajr, weil er keinen triftigen Grund hat. Aber wenn jemand entschuldigt ist sozusagen, dann wird ihm geschrieben. Aber wenn man überhaupt jetzt eine gute Tat beabsichtigt hat, was man nicht immer gemacht hat und da wurde man nicht verhindert durch einen triftigen Grund. Wie ist die Sache? Diese Person bekommt eine Hasana. Trotzdem. Eine gute Niyya. Wenn man das auch nicht gemacht hat, dann bekommt man ein Hasana. يَخُوَ أَلَّذِي يَنْوِي خَيْرًا وَلَا يَفْعَلْهُ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهِ حَسَنَ. هذا أيضا مهم. قلنا فقراء الصحابة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سبقنا أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم ما سبق من سبقكم ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عملتم؟ فقال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. ففعلوا، فعلم الأغنياء ذلك ففعلوا. فأتى الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بذلك ففعلوا مثله. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم هنا أدركتم أجرهم، لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أدركتم أجر عملهم، لكن أدركتم أجر نية العمل إن شاء الله. فنفرق بين أجر العمل وأجر نية العمل، بارك الله فيكم. وفي الحديث الآخر كذلك، الحديث المعروف بارك الله فيكم، الرجل الفقير، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن رجل آتاه الله مالا فجعل ينفقه في سبل الخير، وهناك رجل فقير قال لو أن لي مال أو مال فلان، لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. هذا بالنسبة للنية. أما بالنسبة للعمل فقلنا إذا كان معتاد على هذا العمل، إذن هذا الحديث ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا شعبا إلا وهم معكم، أي في الأجر، مو وهم معكم كما فهم بعض الصوفية بأرواحهم وكذا، نسأل الله السلام. يعني هم نووا هذه النية أنه يكونوا معكم ولكن ما استطاعوا لأنه حبسهم المرض. ونظير ذلك إن الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا للصلاة، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وانتبهوا بارك الله فيكم هنا لمسألة، ألا وهي أن الإنسان قد ينوي شرا وقد ينوي خيرا، قد ينوي شرا وقد ينوي خيرا. فإذا نوى شرا وما فعله مختارا فيكتب الله له بها حسنة. نوى شر بعدين، يعني إنسان نوى يفعل شر، يعني إنسان مثلا نوى يشتم أخاه فبعدين وقف هكذا قال أعوذ بالله كيف أشتم، كيف أشتم أنا، فرجع عن ذلك فهذا يكتب الله له بها حسنة. طيب الرجل الآخر نوى شرا، انتبه، نوى شرا فذهب ليعمل. إنسان نوى يذهب يشرب خمر فلما وصل إلى الخمارة مكان الخمر، شاف المكان قد أغلق، يعني راح للألدي ليشتري ويسكي، فشاف الألدي قد أغلق، يا يروح لوين؟ للليدل؟ عالتنك اشتلي، عفوا أنا آسف ما تسكره خير. على كل يلا خلونا سامحونا يا أخي، أنا كمان بشر أخطأ وأصيب سبحان الله. طيب بشر أنا بشر، طيب انا ماني فاهمان الطبقة. الحمد لله المهم، اذا رجل ذهب لمكان الخمر فيا اخوة، فلما وصل هناك فوجد ان مكان الخمر قد اغلق، هو يريد يشرب خمر ولكن لانه اغلق رجع هو متحسر ما شرب الخمر. هذا يكتب له الاجر، يكتب له عفوا النية السيئة خطيئة. رجل نوى خيرا، رجل نوى خيرا ولكنه ما استطاع أن يفعله فيكتب له حسنة، أي بالنية عن نية. كلامنا كله الآن عن نية مو على العمل، لأنه أبو تبع الخمر، أبو تبع الخمر ما شرب، لو لو لو لو في كان فات وشرب. اي نعم نعم، يكتب له سيئة. ليش؟ لأنه كان يستطيع فعل هذا الأمر ولكنه منع منه، ليس لأنه يريد. وانتبهوا، رجل كان يعمل عمل خير ومنع منه، فالله سبحانه وتعالى يكتب له ذلك العمل، أجر العمل كله. وهذا هو الحديث هنا، أي هناك رجال كانوا أصلا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنهم مرضوا أو حبسهم عذر ما استطاعوا يخرجوا معه. ففي كل وادي يمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل شعب يمشي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل جبل يمشي فيه، هم يأخذوا، يكتب لهم الأجر. لماذا؟ لماذا؟ لأن النية، كانوا أولا معتادون على هذا العمل، وثانيا نعم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طيب، في haben gesagt، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. diese die Bedeutung von Hadith ist die Bedeutung von diesem Hadith ist جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Wenn jemand etwas Gutes beabsichtigt und da hat man das immer getan und da wurde man verhindert, dann schreibt Allah subhanahu wa ta'ala diese Person den vollen Lohn von dieser Tat. Den vollen Lohn von dieser Tat. Wenn eine Person etwas nicht immer getan hat, nicht immer getan hat, und da beabsichtigt man dies zu tun, aber da wurde man verhindert, dann bekommt man den Lohn für die Niyya, für die Absicht jetzt. Nicht mehr für die Tat, sondern für die Absicht der Tat. Und dann haben wir ja gesagt, der Prophet Muhammad SAW sagt, wie bei Bukhari, wenn jemand auf der Reise, wenn man krank wird, wenn ein Diener krank wird oder auf der Reise ist und der hat etwas getan, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt ihm den Lohn von dieser Tat, als ob diese Person gesund wäre und anwesend wäre, nicht mehr auf der Reise. Dann haben wir gesagt, es gibt noch einen Beweis dafür. Und zwar, die Armen von Sahaba, die Armen von den Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Leute, die arm waren. Und es gab sehr viele, die arm waren zur Zeit von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Armen, sie haben ihm gesagt, "Zahaba ahlu ad-duthuri bil ujur." Diejenigen, die Geld haben, die Vermögen haben, haben alle al-ujur, alle Löhne bekommen. Sie beten, wie wir beten, und sie fasten, wie wir fasten, und sie haben Geld und sie können davon spenden. Sie haben alles genommen, diese Leute. Sie beten und sie fasten und sie spenden. Aber die Armen, sie beten ja, sie fasten ja, aber sie können nicht spenden. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen: Ich werde euch etwas sagen. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr ein Vorrang sein. Und keiner tut wie ihr. Dann sagt, sag uns, der hat gesagt, sagt 33 Mal Subhanallah, 33 Mal Allahu Akbar, 33 Mal Alhamdulillah nach jedem Gebet. Das wird nach jedem Pflichtgebet, nach jedem Pflichtgebet, sagst du 33 Mal das, 33 Mal das, 33 Mal das. Sie haben das getan, die Armen. Die Leute, die arm waren, die bedürftig sind. Die haben das gemacht. Dann haben die Reichen, die Geld haben, haben das gehört. Dann haben sie das auch getan. Dann kamen die Armen nochmal zum Propheten. Sie haben gesagt, oh Prophet, unsere Brüder haben das gehört und sie haben das getan, was du uns gegeben hast. Der hat gesagt, das ist der Huld Allah subhanahu wa ta'ala. Er gibt das, wem er will. Das ist sein Huld, das ist seine Gabe. Und das ist hier, barakallahu fikum, der Prophet sagte ihnen nicht, passt auf, der Prophet sagte ihnen nicht in dieser Überlieferung, ja, er bekommt auch den gleichen Lohn, was sie gemacht haben. Aber der hat ihm gesagt, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ, das bedeutet, ihr bekommt auch den Lohn von der Nia. Das heißt, hättet ihr Geld gehabt, dann hättet ihr das gemacht, was sie getan haben in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Und hier sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, erklärte uns in einem Hadith, dass unsere Nation, dass in unserer Nation, in Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vier Leute sind. Eine Person, der hat Wissen und er hat Vermögen und er gibt von seinem Vermögen für sein Wissen. Eine Person sagt, hätte ich das, was er hat von Vermögen, dann werde ich das Gleiche tun, was er tut. Der andere, der hat Geld, aber der hat kein Wissen. Und der macht mit diesem Geld rechts und links, der macht das nicht richtig. Dann sagt eine Person, hätte ich dieses Geld, was diese Person hat, werde ich das Gleiche tun, wie er tut. Dann sind sie beide auch gleich. In Sünde. Die ersten sind beide gleich im Guten. Und die beiden anderen, die sind gleich in der Sünde, weil sie schlecht damit machen. Und das ist noch eine klare, ein klarer Beweis in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, für dieses Hadith, was wir barakallahu fikum, erklären gerade. Das heißt, wenn jemand etwas Gutes beabsichtigt und man wird verhindert, dann wird man den Lohn für diese Nia bekommen. Wenn jemand etwas immer tut und da wird man verhindert, das weiter zu tun, dann wird man den Lohn für die Tat bekommen. Und hier gibt es noch eine Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet hat uns erzählt von einer Person, und das ist ein Hadith Qudsi eigentlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala das erzählt hat, erklärt hat. Auf jeden Fall, wenn jemand beabsichtigt, passt auf, wenn jemand beabsichtigt, etwas Gutes zu tun, und da hat man das nicht getan, dann bekommt man dafür ein Hasana. Zum Beispiel, wir machen jetzt Absicht angenommen, wir werden diese Nacht, wir werden jetzt nach Hause gehen, dann schlafen, dann stehen wir in der Nacht und dann beten wir zwei Raka'a für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist gute Absicht. Da hat man das nicht getan. Ohne Grund da, ohne Grund. Hat man gesagt, verschlafen, nein, ich will lieber schlafen. Dann bekommt man ein Hasana. Aber, wenn man aufstehen wollte, aber dann ist man aufgestanden und man ist krank, da kann man nicht mehr aufstehen, dann bekommt man den Lohn für zwei Rak'a beten in der Nacht. Für die Nie. Wenn man immer das gemacht hat, wenn man das immer gemacht hat, dann bekommt man, barakallahu fikum, den Ajr, den Lohn für zwei Rak'a in der Nacht voll. Aber das Hadith ist hier, wer etwas beabsichtigt und man hat das nicht getan, ohne Grund jetzt, dann bekommt man ein Hasana. Wer eine gute Tat, beabsichtigt und man macht das, dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala ihm zehnfach. Allah subhanahu wa ta'ala vervielfacht den Lohn für diese gute Tat. Jetzt, wer eine schlechte Tat beabsichtigt, und da hat man das nicht getan. Man hat das gewählt. Ich tue das nicht mehr. Dann, barakallahu fikum, schreibt Allah subhanahu wa ta'ala diese Person eine Hasana, eine gute Tat. Beispiel, wie kann man das verstehen? Eine Person will Alkohol trinken gehen oder will in die Disco gehen. Das ist Haram. Will Musik hören. Das ist Haram. Man hat alles, man kann das machen. Aber da sagt man, nein, A'udhu Billah, tue ich nicht mehr. Dann bekommt man dafür ein Hasana, weil man Schlechtes nicht getan hat. Jetzt kommen wir zu dem anderen Fall. Eine Person hat etwas Schlechtes beabsichtigt und da wurde man verhindert. Dann schreibt Allah subhanahu wa ta'ala ihm eine schlechte Tat. Und wenn man eine schlechte Handlung gemacht hat, dann wird das auch für ihn Sünde geschrieben. Das sind gleich. Warum? Eine Person will Alkohol trinken. Und er ging, da wollte er Alkohol kaufen. Der hat so geguckt, ah, ich habe kein Geld. Hätte ich Geld, werde ich kaufen. Aber ich habe kein Geld. Das heißt, warum hat diese Person nicht mehr getrunken? Nicht, weil diese Person nicht trinken will hier, weil er verhindert worden ist, der hat kein Geld gehabt. Aber diese Person wird für seine Nie eine Sünde geschrieben. Für seine Nie wird eine Sünde geschrieben für diese Person. Warum? Weil er verhindert worden ist. Nicht, weil er das nicht machen wollte. Aber wenn man geht und da hat man Geld und kauft man Alkohol und trinkt man Alkohol, barakallahu fikum. Man trinkt Alkohol. In diesem Zusammenhang, dann hat man eine Sünde begangen, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Und das ist genau, was hier das ist genau, was wir hier in diesen Hadithen erklärt haben. Das heißt, barakallahu fikum, in unserem Hadith oder in diesen beiden Hadithen, was wir erklären, ist, es gibt Leute, then عليكم السلام then der Prophet sagte, es gibt Leute, wenn ihr einmarschiert, Flüsse überquert, durch die Gebirge läuft, die bekommen, die teilen den Lohn mit euch. Aber weil sie verhindert waren, könnten sie das nicht tun, was ihr jetzt tut. Und das ist, barakallahu fikum, wie ich schon erzählt habe, das Hadith. Das andere Hadith klar. Zwei Leute, eine Person tut mit seinem Geld gut und eine Person tut mit seinem Geld schlecht. Eine Person macht gute Tat und die andere Person macht schlechte Tat. Jetzt andere zwei Personen. Andere. Eine sagt, wenn ich dieses Geld gehabt hätte, was der andere hat, oder wenn ich das gehabt hätte, was diese Person hätte, dann werde ich das Gleiche tun. Und er meint im Guten. Dann bekommt die andere Person den Lohn von der Nia. Den Lohn von der Nia. Weil er Gutes beabsichtigt hat. Wenn man aber, barakallahu fikum, wenn man, jetzt die andere Variante, ja, eine Person tut Schlechtes, und eine Person sagt, hätte ich das, was die Person, die schlecht tut, gehabt, dann würde ich das Gleiche tun, was er tut. Dann bekommt er auch für seine Nia die Sünde. Dann bekommt er für seine Nia die Sünde. Warum? Weil die in der Sünde gleich sind. Und deshalb sollen wir unterscheiden zwischen Lohn und Sünde in Nia und Lohn und Sünde in Tat. Und das ist der Sinn, barakallahu fikum, in dem ganzen Kapitel. Das bedeutet, deine Nia ist maßgebend in diesem Zusammenhang. Aber die Tat und die Nia, die sind zusammen. Aber manchmal bekommt man Ajr für die Nia. Du willst in die Moschee kommen. Yani, Rajul yurid an yati al-Masjid. Rajul yurid an yati al-Masjid. Fahuwa ala al-Tariq habasahu habis. Walamma wasal, wajad inna al-Salah qad intahat. Fa'insha'a Allah. لأنه كان يحافظ على الصلاة دائما إن شاء الله يكتب له الله سبحانه وتعالى الأجر وكأنه صلى يعني الجماعة أما رجل ما كان يحافظ على صلاة الجماعة دائما وما كان معتاد على هذا الشيء فإن شاء الله يؤجر على نيته يعني يكون يؤجر على هذه النية أنه أراد يأتي للصلاة رجل كان والعياذ بالله كما ذكرنا في المثال الآخر رجل مثلا يريد الزنا يريد الزنا ويذهب للزنا ففي الطريق يرجع فهذا يا أخوة يكتب له الله سبحانه وتعالى له حسنة أما الرجل الآخر ف يذهب ليزني ويجد المكان مكان الزنا مغلقا هو يريد يزني ولكن يجده مغلقا فهذا عليه من الوزر هو ما زنى صحيح ولكن عليه وزر النية والدليل لبعض الشطار اللي ما يفهم اللغة العربية يجب أن نتعلمها أولا الدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود في صحيح الترغيب والترهيب وموجود في الصحيح هذا الدليل. بارك الله فيكم. Als sozusagen Abschluss für das Ganze, damit wir verstehen, ja? In der Religion, die Nia ist maßgebend. Aber die Tat auch, die Nia und die Tat, die müssen richtig sein, damit Allah von uns annimmt. Aber es gibt auch Urteile für die Nia an sich selbst, deine Absicht. Eine Person beabsichtigt, Gutes zu tun. Wir haben gesagt, ja, das Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zwei Leute, ein Mann hat Wissen, ein Mann hat Wissen zum Beispiel und hat viel Geld und der nimmt von seinem Geld für sein Wissen. Eine Person hat Geld, aber der macht mit diesem Geld Schlechtes, der macht Sünde. Eine Person macht Gutes und eine Person macht Schlechtes. Eine macht Halal, der andere macht Haram. Oder nicht Halal, sage ich jetzt, beliebte Handlung oder Verpflichtung. Beide sind jetzt zwei Personen. Jetzt, diese zwei Personen lassen wir. Die bekommen... Derjenige, der gut macht, bekommt Hasanat und derjenige, der schlecht macht, bekommt Sayyiat. Bekommt Sünden. Hat Sünden getan. Jetzt, Barakallahu fikum, andere zwei Personen. Einer sagt, hätte ich dies, was der Gute hat, dann werde ich wie er machen. Dann bekommt er Hasanat. Der andere sagt, hätte ich das gehabt, was der schlecht macht, dann werde ich genau wie er machen. Dann bekommt er Sayyiat. Weil der Prophet sagt, hum fil ithmi sawa. Und bezüglich des Hadithes, dass derjenige, der etwas Schlechtes beabsichtigt und dass er nicht tut, bekommt er ein Hasana. Wenn er das tut, dann bekommt er ein Sayyi'a. Das ist ein Sahih Hadith. Und das ist wie zum Beispiel bei Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Und wenn man, barakallahu fikum, etwas nicht weiß, dann sollte man nicht sofort sagen, das ist falsch und das ist nicht so und so weiter. Lieber, dass man lernt und dass man sein Niveau kennt und dass man bescheiden bleibt und dass man Erziehung auch lernt. Und wenn man Nasiha macht, dann sollte erstmal die Nasiha verstehen. Und wenn man etwas kritisiert, dann sollte erstmal etwas wissen, wie die Lage war und dann sollte man seinen Mund aufmachen. Aber dass man nicht weiß, wie die Lage ist und dass man nicht versteht, was gesagt worden ist und dass man am Ende kommt und dann fängt man zu philosophieren, um zu sagen, ja, ich bin da und du erzählst falsch, da sollte man ein bisschen Adab haben und da sollte derjenige, der den anderen etwas beibringt, sollte selber erstmal Adab haben. Und derjenige, der anderen Nasiha macht, sollte sich selber erstmal an seine Nasiha und an seinen Ratschlag halten und dann an die Leute. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, weil das auch mit der Nähe zu tun hat, ja? Wir wiederholen die Hadithe auf Arabisch und auf Deutsch, inshallah, und dann kommen wir zum Abschluss. Wenn man Fragen hat zum Thema direkt, dann sollte man, barakallahu fikum, diese Frage an die Admin schicken, auch im Internet. Wir haben noch 10 Minuten. Wir machen die Wiederholung schnell, 2 Minuten, und dann haben wir für ein paar Fragen, inshallah, zum Thema direkt, barakallahu fikum. طيب. An Abi Abdullah, مرة أخرى, اللي ما كتب يكتب. An Abi Abdullah, Jabir, ابن عبد الله الأنصاري. رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر رواه مسلم رواه مسلم وعند البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر بارك الله فيكم عن أبي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما berichtete einmal waren wir mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einem Kriegszug. Da sagte er, es gibt in Medina einige Leute, die bei euch sind, wohin ihr auch immer marschiert und welches Tal ihr auch immer durchschreitet. Nur aus Krankheit sind sie verhindert. Und in einer anderen Überlieferung, sie teilen mit euch die Belohnung. Sie teilen mit euch die Belohnung. Al-Bukhari hat auch überliefert von Anas, radhiyallahu anhu. Er sagte, wir kehrten mit dem Propheten von der Schlacht bei Tabuk zurück, als er sagte, gewiss sind in Medina einige Leute geblieben, die bei uns sind, wohin wir auch gehen, ob wir ein Gebirge überqueren oder einen Fluss überschreiten. Ein Grund hat sie verhindert, eine Entschuldigung haben sie oder hat sie verhindert. Das heißt, sie teilen mit euch den Lohn. Passt auf, barakallahu fikum, nochmal, bevor wir zu Fragen kommen, nicht, dass jemand hier diese Überlieferungen missbraucht, wie Sophisten, ja? Die holen solche Überlieferungen und sagen, schaut mal hier, die sind mit euch im Geist. Ja? Und deshalb sagen manche, das heißt, der Scheich kann mit dir sein, egal wo du bist. Möge Allah uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aufpassen, barakallahu fikum. Taib, alhamdulillah, rabbil alamin. Das sind die zwei Hadithe von heute. Das ist ein Hadith eigentlich. Inshallah, Hausaufgabe für den kommenden Montag. Diese zwei Hadithe und die anderen Hadithe und Ayat nochmal, barakallahu fikum, wiederholen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und wir machen das so, dass wir jedes Mal das wiederholen, damit das sozusagen fest bei uns bleibt. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Das erste Hadith, innama al-a'malu bin-niyat. Das zweite Hadith Aisha, yaghzu jayshun al-Ka'ba. Das dritte, la hijrata ba'da al-fath. Und jetzt das vierte, inna bil-madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahum al-marad illa sharakukum fil ajri wa fi riwayatin aqwam bil madinati khalfana ma salakna shi'ban wala wadiya illa wa hum ma'ana fihi habasahum al-udhur. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Und jetzt عندكم اسئله تفضلوا هون ما في نشوف الانترنت.